Alter! Jetzt könnt ihr uns mal beweisen, dass ihr feiern könnt heute, ja? I'm gonna go We

Jesus geil, oder? Yeah! Jetzt mal den Bass rein, Alter. Bam! Put the club back. Thank you. Ich hab's auf die Straße gesetzt. Mann, ich kack auf die Hose, ich will einen Mann, bis zur Masturbation.